Ich bin sehr froh, hier zu sein. Die zwei R's, über die bin ich auch sehr dankbar. Ich war nämlich am letzten Dienstag in Sao Paulo in Brasilien und sprach... Aha, da gibt es Brasilianer hier. Eine ganze Anzahl sogar. Você fala português? Und als ich in Brasilien war, da hatten die ein großes Transparent gemacht, um die Konferenz anzukündigen. Und auf dem Transparent standen unten drauf die Namen der Sprecher. Und ein Name war Reinhard Hitler. Die hatten tatsächlich das zweite R aus meinem Namen gelassen. Ich musste sofort ein Foto machen davon und habe das meinem Sohn gesandt. Der hat dann mal auf YouTube nachgeschaut unter Pastor Reinhard Hitler und da war ich sogar mehrmals zu finden. Aber so wie du mir verzeihst, dass ich nach Amerika gegangen bin, verzeihe ich den Brasilianern. Ich bin ja nicht nach Amerika gegangen, weil meine Frau Amerikanerin ist. Meine Frau hat mir, als wir vor 26 Jahren geheiratet haben, immer gesagt, ich gehe überall auf der Welt hin mit dir. Solltest du je nach Amerika übersiedeln, musst du alleine gehen. Weil ich werde nie mehr in meinem Leben in Amerika wohnen. Hatten wir auch nicht vor, wir waren in Österreich sehr glücklich, ich bin leidenschaftlicher Österreicher. Aber plötzlich, im 1. Jänner 2004, mitten in der Nacht, sprach Gott ganz, ganz klipp und klar zu mir, dieses Jahr musst du deine Familie nehmen und nach Amerika auswandern. Daraufhin habe ich für 4 Monate das für mich natürlich Logische getan. Ich habe folgendes Gebet gesprochen. Vater, meine Frau ist meine Ehefrau, aber sie ist deine Tochter. Und es ist die Aufgabe der Väter, mit seinen Mädchen zu reden. Ich habe dieses Gebet 4 Monate lang gesprochen und im April plötzlich kommt meine Frau zu mir und sagt, wir müssen dieses Jahr nach Amerika übersiedeln. Und wir müssen Teil von Morningstar werden. Also haben wir das getan, wir haben unsere Mietwohnung aufgelöst, haben den Leuten der Gemeinde gesagt, kommt mal bei uns vorbei und nehmt alles mit, was ihr mitnehmen wollt. Haben zu unseren Söhnen, die waren 14 und 16, gesagt, geht mal in euer Zimmer und nehmt 2 Koffer und alles, was da drin Platz hat, das kommt mit nach Amerika, der Rest bleibt hier. Meine Frau hat gesagt, nein, nein, ganz so ist das nicht. Wenn wir drüben ankommen, braucht ihr Kleidung und nicht Spielsachen. Und sind dann am 29. Oktober 2004 nach Amerika ausgewandert und ich fühlte mich wie Abraham. Wir wussten nicht, wohin wir gingen, aber wir wussten, wem wir folgten. Und leben seitdem da drüben. Der heutige Abend steht hier unter dem Thema, unter dem Titel Prophetisches Seminar. Und Monika, eine wunderbare österreichische Bekannte, ich liebe Österreich, die gibt es nur eine davon hier, sonst keine Österreicherin? Noch ein Österreicher. Na, das hilft nicht, leider. Und die Monika hat mir gesagt, dass ihr alle die Grundschulung, Grundausbildung, was das prophetische Reden betrifft, habt. Ihr seid alle geschult und durch trainiert und ich brauche über die Basis nicht mehr darüber zum Reden. Ich möchte anfangs einige grundlegende Worte sagen und anschließend auch darüber sprechen, warum manchmal das prophetische Wort sich nicht erfüllt, oder aber genau das Gegenteil eintrifft. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Aber zuerst einmal, wenn wir über das prophetische Wort oder die Weissagung, die Gabe der Weissagung reden, ist wichtig, dass wir verstehen, dass beim Prophetischen gibt es 3 Elemente. Es ist die Offenbarung, es ist die Auslegung und die Anwendung. Und hier habe ich gemerkt, machen viele Menschen oft den Fehler, dass sie vom Geist, wie es Paulus den Galatern gesagt hat, ihr habt im Geist begonnen und macht jetzt im Fleisch weiter, dass viele Menschen oft im Geist beginnen, aber dann im Fleisch weitermachen. Was bedeutet das? Ich werde mich versuchen, übrigens schön Deutsch zu sprechen, damit ihr mich auch alle gut versteht. Das bedeutet, dass die Weissagung, die Offenbarung, das erste Element, kommt ja von Gott. Es ist eine göttliche Eingebung, die übernatürlich uns von Gott eingegeben wird. Oft ist es so, dass wir bei der Offenbarung alles klar haben. Gott gibt uns ein prophetisches Wort, wir geben das prophetische Wort weiter. Es kann auch in Form von Bildern, Visionen kommen. Meine Frau ist sehr kreativ, die ist gerade auf der Uni und macht eine Ausbildung in Grafikdesign und ist total künstlerisch begabt. Das sind Generationen von Künstlern in ihrer Familie. Und wenn meine Frau prophetische Eindrücke bekommt, die bekommt sie fast ausschließlich in Bildform. Meine Frau sieht fast nur Bilder als prophetische Worte. Bei mir ist es wieder ganz genau anders. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen dieses Spiel Activity. Kennt ihr das? Ja. Wo man so in Gruppen spielt und man muss Begriffe erraten und einmal muss man zeichnen und die anderen müssen diesen Begriff erraten. Wenn wir dieses Spiel bei uns zu Hause spielen, meine Frau weigert sich, mit mir in der Gruppe zu spielen. Und ich werde euch sagen, warum. Weil wenn ich einen Elefanten zeichnen muss, dann raten alle, das ist ein Hühnchen oder vielleicht ein Zug oder ein Automobil, aber alles nur kein Elefant. Und ich sage, nachdem die Zeit abgelaufen ist, das ist doch so offensichtlich, siehst du den Elefanten da drinnen nicht? Ich habe eben dieses künstlerische Talent überhaupt nicht, darum redet der Herr zu mir eben auch anders und nicht in Form von Bildern. Aber die Sache ist nicht der erste Teil des prophetischen Wortes, das wir empfangen, die Offenbarung. Wie machen wir es bei der Auslegung? Und wisst ihr, wir dürfen nicht im Geist anfangen und dann im Fleisch weitermachen. Und oft ist es so, wir empfangen ein Bild, eine Vision, ein prophetisches Wort, einen Eindruck vom Herrn. Wir geben den dann weiter und wir können uns sehr leicht in das Natürliche begeben, dass wir es dann auszulegen, so wie es für uns auch einen Sinn ergibt. Aber im Prophetischen ergibt es nicht immer einen Sinn. Im Prophetischen spricht der Herr oft in Symbolen und in verschiedenen Arten und Weisen, wo wir genauso, wenn wir uns zur Auslegung hinbegeben, müssen wir die Offenbarung Gottes genau so suchen, wie sie gesucht haben beim Empfangen des prophetischen Wortes. Ich habe das sehr, sehr lange her gelernt, zum Glück. Im Jahr 1997 war es, glaube ich, 98, da wurde ich gebeten, auf einer prophetischen Konferenz in Budapest zu sprechen. Und ich fuhr dorthin, es waren so etwa 700 Leute. Und als ich gepredigt habe vorne, da fiel mir ein hübsches, junges Mädchen, eine Dame, vielleicht zu Anfang 20, in der ersten Reihe auf und ich konnte einfach meine Augen nicht von ihr abwenden. Nicht, weil sie eine hübsche junge Dame war, sondern weil der Herr mir einen prophetischen Eindruck für sie gab. Und das war sehr stark. Ich sah ganz klar in einer Vision, wie diese junge Dame neben einem jungen Mann steht. Und wie sie gebetet hat, so zu Gott geflehen und zu Gott geschrien hat und immer wieder auf diesen jungen Mann gezeigt hat und zu Gott gefleht und zu Gott geschrien hat und wie dann plötzlich Gott zu ihr sagt, ja, du wirst es bekommen, aber noch nicht jetzt, du musst 3 Jahre warten. Für mich war die Auslegung logisch, oder? Die Frau betet, sie will diesen Mann heiraten, den wünscht sie sich so sehr, also betet sie und Gott sagt, ja, du kriegst ihn, aber warte 3 Monate. 3 Jahre. Warte 3 Jahre. Aber da ich gelernt habe, dass man nicht im Geist anfangen kann und im Fleisch weitermachen, habe ich einfach diese Vision weitergegeben und dazu nichts mehr gesagt. Keine Auslegung, gar nichts. Mir war ganz klar, entweder gibt Herr mir übernatürlich als göttliche Offenbarung die Auslegung, sonst werde ich mich auf dieses Gebiet jetzt nicht begeben. Als ich am Ende dieses Gottesdienstes war, kam diese Dame zu mir. Sie kam mit einem jungen Mann im Arm und sie sagte zu mir, ich möchte dir so danken für dieses Wort, das du mir weitergegeben hast. Das war für mich so wichtig. Darf ich dir meinen Mann vorstellen? Und ich dachte mir, zum Glück habe ich schon früher gelernt, dass man hier aufpassen muss. Weil wenn ich ihr gesagt hätte, Gott wird dir diesen Mann geben in 3 Jahren, hätte sie Probleme bekommen und ich Probleme bekommen. Und vielleicht der Mann eine Gefängnisstrafe, wer weiß. Sie sagte mir dann, wir sind erst kürzlich haben wir uns verheiratet. Und ich habe meinem Mann gesagt, ich will sofort ein Kind, ich will sofort ein Kind, ich will ein Baby haben. Und mein Mann hat gesagt, nein, wir wollen noch keine Kinder, das ist zu früh. Daraufhin habe ich so gebetet, habe gesagt, Gott, bitte sag meinem Mann, dass wir Kinder haben sollen, jetzt sofort. Und sie hat gesagt, mein Mann hat mir gesagt, weißt du, ich spüre vom Herrn, wir sollen 3 Jahre warten, bis wir unser erstes Kind bekommen. Die Frau war beruhigt, die Frau war glücklich, die Frau war happy und alles war schön. Aber wie oft machen wir es beim Prophetischen, dass wir versuchen, das gilt auch bei prophetischen Träumen, bei Visionen, bei Eindrücken, bei Bildern. Wir müssen aufpassen, dass wir alle 3 Elemente der Prophetie, Offenbarung, Auslegung und Anwendung, auch von Gott bekommen, wie wir das machen. Gott weiß, was er sagen will. Wir sollen ihn ruhig um Rat fragen. Und wisst ihr, was ich oft gemerkt habe? Oft ist es so, wir versuchen uns auszudüfteln. Ist das ein deutsches Wort? Kann man schon sagen. Wir versuchen uns auszudüfteln, was das jetzt bedeuten könnte und was das jetzt sein könnte. Und oft ist es so, dass die Leute, für die wir das Wort haben, im Herzen ganz klar wissen, was Gott zu ihnen sagt. Die sind oft schon vorbereitet und der Herr spricht zu ihnen und für sie gibt es einen Sinn. Für uns ergibt es oft keinen Sinn. Darum müssen wir hier aufpassen. Es muss die Auslegung genauso von göttlicher Offenbarung sein, als die Offenbarung, die wir empfangen, als Wort von Prophetie. Auch mit der Anwendung ist es so. Wir müssen aufpassen, dass wir das, was Gott uns sagt, auch ihm gemäß anwenden. Und nicht oft einfach nur dahinlaufen und versuchen, alles mit unserem Verstand ganz klar zu machen, so wie es gehen soll. Ich möchte jetzt darüber reden, warum ist es oft so, dass manchmal das Gegenteil passiert oder eben das, was Gott uns in der Verheißung gegeben hat, nicht passiert. Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, ich möchte hier kurz Pause machen. Ich glaube, Monika hat gesagt, ich darf mich ganz frei fühlen hier. Ist das so korrekt? Gut. Dann trinke ich mal einen Schluck Wasser und werde ich das. Und dann möchte ich mal hier eine Weissagung für die Gemeinde weitergeben. Ihr seid das ja gewohnt, für euch ist das ja eh ganz gang und gäbe, so wie ich das handhabe. Die Bibel sagt: prüfet alles, verachtet die Weissagung nicht, dämpft den Geist nicht, prüfet alles und das Gute behalte. Weissagung wird geprüft, ist ganz klar. Ich bin korrigierbar, ganz einfach so, wie ich hier stehe. Ihr prüft die Weissagung. Wenn es vom Herrn ist, dann nehmt es. Wenn es nicht, könnt ihr mich teeren und federn und aus der Stadt jagen. Oder einfach auch sagen, du, wir glauben, das war nicht vom Herrn. Das überlasse ich euch dann, wie ihr das lieber handhaben wollt. Für mich ist beides okay. Teeren und federn? Ich bin zu einer Überzeugung gekommen vor kurzem. Ich habe meiner Schwester, die eine ausgezeichnete Seelsorgerin ist, gesagt, ich bin zu der absoluten Überzeugung gekommen, dass der absolute Wille Gottes für mein Leben ist der Tod. Stirb täglich, nimm das Kreuz auf dich, folge ihm nach, verlass alles, sonst kannst du sein Jünger nicht sein. Also umarme ich und begrüße ich und heiße ich täglich den Tod herzlich willkommen in meinem Leben. Wenn wir das alles so machen würden, würden wir uns viel Seelsorge ersparen. Ich habe meiner Geschwister gesagt, wenn ich das wirklich zu predigen beginne, wirst du wahrscheinlich arbeitslos werden. Aber ich mache übrigens hier keinen Spaß. Ich meine das tatsächlich ernst. Ich bin vor kurzem zum Flughafen gefahren bei uns in Charlotte, in North Carolina, um nach Brasilien zu fliegen und hatte einen 10-Stunden-Flug vor mir durch die Nacht. Und hin zum Flughafen habe ich so gebetet, Herr, ich sehne mich nach dem Tod meiner selbst und ich umarme den Tod, ich heiße den Tod in meinem Leben willkommen, ich möchte mir selbst ganz gestorben sein, ich möchte allen meinen Wünschen und Begierden völlig gestorben sein und nur für Jesus Christus alleine leben und sonst für nichts und für niemand. Naja, ich bete so beim Flughafen fahren, steige in den Flieger ein und schaue mir meine Bordkarte an und da finde ich meinen Sitzplatz. Da waren 2 Sitzplätze, der Fensterplatz und dann der Gangplatz. Und die Mittellehne vom Arm war hochgeklappt und da saß ein richtig wunderschöner 250 Kilo Amerikaner, nehme ich einmal an. Der saß natürlich auf seinem Sitz und auch auf meinem Hälftensitz. Und als ich mich dann so hinsetzte und so in meinen Sitz drängte und kein Wort sagte, sondern nur ganz freundlich lächelte, aber innerlich mich beim Herrn beschwerte, das ist nicht fair, wie soll ich so eine Nacht ausstehen? Morgen muss ich schon bei einer Konferenz sprechen, das ist nicht fair, sprach der Herr zu mir. Du hast mich soeben um den Tod gebeten. Ich habe dir diesen Sitzplatz arrangiert. Bitte hör auf, dich zu beschweren. Daraufhin habe ich sofort Buße getan und habe begonnen, die nächsten 2 Stunden für diesen Mann zu beten und ihm Gott zu danken, dass er mir so einen wunderbaren Sitzplatz gegeben hat und mich nicht neben ein hübsches junges Mädchen gesetzt hat, die, was weiß, auf jeden Fall keinen Tod für mich gebracht hat. So konnte ich hier sitzen und mir selbst sterben. Das ist eigentlich eine interessante Theologie, oder? Jesus hat das so gelehrt, wenn ich die Bibel richtig verstehe. Auf jeden Fall, welche Autorität, Prophetie für die Gemeinde wollte ich weitergeben, genau. Ich bin ein bisschen, verläuft mich oft, ihr müsst mir da helfen. Irgendwer muss mich auf den richtigen Weg führen. Ich empfinde, dass der Herr für euch als Gemeinde ein Wort geben möchte, die Verheißungen und die Träume, die Gott dir in dein Herz gelegt hat, Wolfgang, vor langer Zeit, die haben genau die gleiche Gültigkeit, als er sie ausgesprochen hat. Gott hat seine Meinung nicht geändert und jetzt kommt eine Phase, wo Gott nicht nur die Sachen wieder bestätigen wird, der Herr wird euch in eine Phase hineinführen, wo diese Visionen wieder neu zu leben beginnen werden. Leute in der Gemeinde werden plötzlich wiederum diese Träume und Visionen aufgreifen und es wird richtig wiederum neu zum Leben beginnen, weil der Herr es in den Herzen der Leuten zum Leben erwecken wird. Und den Traum, den Gott in dein Herz gegeben hat, den wird er auch erfüllen. Es kommt eine neue Phase in dein Leben, wo Gott dir eine neue Autorität geben wird. Eine völlig neue geistliche Autorität. Du wirst einen neuen Glauben in deinem Herzen spüren und mit neuer Kühnheit nach vorne gehen, um das Land, das noch vor dir liegt, einzunehmen. Denn Gott hat seine Meinung nicht geändert und Gott hat auch niemals vor, seine Meinung zu ändern, was die Visionen und Träume betreffen, die er dir ins Herz gelegt hat. Und diese Gemeinde wird dafür bekannt sein, eine außergewöhnliche Arbeit unter Jugendlichen zu tun. Der Herr hat eine ganze Armee von Teenagern und Jugendlichen, die er hier in dieser Gemeinde heranführen wird und heranwachsen wird. Es werden auch Jugendliche von außen herzukommen, deren Herz so von Herrn bewegt und berührt sein wird, dass diese jungen Menschen zu einer radikalen Armee vom Herrn selbst ausgebildet werden. Die werden Berlin einnehmen und die werden viele Bereiche in dieser Stadt für Jesus einnehmen, die jetzt brach liegen. Denn das sind Verheißungen, die liegen brach, die wurden nicht eingenommen. Und der Herr möchte euch sagen, es ist die Zeit, wo diese Verheißungen eingenommen werden, weil ich habe meine Meinung nicht geändert und ich werde sie auch nicht ändern. Und ich werde diese kommende Generation dazu verwenden, in neuer Autorität und Kraft und Kühnheit und Stärke und Reinheit und Heiligkeit die Verheißungen in Besitz zu nehmen, die ich dir gegeben habe und die Träume, die ich in dein Herz gelegt habe. Ich werde sie erfüllen. Und ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte, der Herr ist so stolz auf dich. Der Herr ist so stolz auf dich. Er schaut auf dich und du hast ein Herz einer wahren Mutter. Ein Herz einer wahren Mutter, die sich aufopfert, die nicht für sich selbst möchte, die niemals Position suchte. Und der Herr sagt, du hast mir unzählige Male meine Füße gewaschen, indem du dem Volk Gottes gedient hast. Indem du ein dienendes Herz hattest und einfach in Stille und in Demut dem Volk Gottes gedient hast, sagt der Herr, hast du mir die Füße gewaschen. Und ich bin tief berührt von deinem dienenden Mutterherz und es hat mich sehr bewegt, sagt der Herr, und ich werde dich dafür belohnen, nicht nur hier auf Erden, sondern auch in der Ewigkeit. Amen. So, zuerst müssen wir einmal die Frage stellen. Wie heißt du denn? Ich bin Katrin. Katrin. Katrin, ich spüre, dass der Herr Veränderung in dein Leben bringen möchte. die Veränderung, die der Herr in dein Leben bringen wird, du sollst keine Sorge und keine Angst davor haben. Sie wird dich auf ein neues geistliches Level bringen. Das ist etwas in deinem Herzen, du hast dafür gebetet, du hast den Herrn gesucht und du hast so eine Sehnsucht, tiefer im Herrn zu sein und weiter im Herrn zu kommen. Und der Herr sagt, ich bringe dich jetzt auf eine neue geistliche Ebene. Es wird Veränderung im Natürlichen kommen und diese Veränderung im Natürlichen wird ein Zeichen sein, dass ich dich im Geistlichen völlig verändern werde und ich darf eine neue Ebene setzen werde, wo du in Autorität und Vollmacht gehen wirst und stehen wirst. Ich sehe unwahrscheinlich viele junge Leute um dich herum, die um dich herum sind, die auf dich schauen, die so richtig sagen, wir müssen Katrin folgen, wir müssen Katrin folgen. Katrin zeigt uns den richtigen Weg. Der Herr wird dir eine Salbung geben, junge Leute richtig im Reich Gottes anzuführen und die werden radikal sein und Jesus hingegeben. Es werden Leute sein, die sogar sehr schwierig sein werden und andere haben aufgegeben. Ich sehe junge Leute, wo andere Leute gesagt haben, hör auf mit denen zu arbeiten, das hat keinen Sinn mehr. Aber wo du sagst, nein, ich werde mein Leben für diese jungen Leute hingeben. Und der Herr wird es dir lohnen, weil der Herr wird dir Autorität und Salbung geben, diese jungen Leute für ihn zu gewinnen und auf den richtigen Weg zu führen. Amen. Wisst ihr, ich muss euch hier kurz noch was mal erzählen. Ich war im November in Brasilien, hatte eine eindrucksvolle Zeit. Ich predigte dort eine Woche lang in einer Gemeinde mit circa 1000 Leuten. Und jeden Abend hatten wir Veranstaltungen und erlebten die Kraft Gottes, unwahrscheinlich viele Wunder. Außergewöhnliche Heilungen und Zeichen und Wunder. Und am vorletzten Abend, am Montagabend, ich predigte und begann für die Kranken zu beten, nichts. War völlig erstaunt, ich habe allein im Jahr 2012 mehr als 1000 wirkliche Heilungswunder erlebt. Ich habe Krebs unter meiner Hand verschwinden sehen, 5 Taube haben ihr Gehör wieder bekommen. Ich habe eine gebrochene Schulter, die unbeweglich war, gesehen, wie sie plötzlich sich herumgeschwungen hat. Am Sonntag hat mir eine Dame erst gesagt, kannst du dich erinnern, im Juli hast du für mein 2,5 Jahre alte epileptisches Kind gebetet. Sie hat keinen Anfall mehr gehabt seitdem. Wir waren beim Arzt, es gibt kein Anzeichen der Epilepsie. Ich habe unwahrscheinlich viel erlebt, aber an diesem Montagabend nichts. Kein Wunder, ich betete, ich verfluchte den Teufel, ich befahl ihn, er tat alles, was man nur so tun kann im charismatischen Bereich. Nichts. Die Leute waren verzweifelt, ich war verzweifelt, die arme Dame mit einem kaputten Handgelenk, danke, hat zu weinen begonnen. Ich habe alle gebeten, aufzustehen und noch mit mir zu beten. Nichts. Dann habe ich versucht, prophetisch zu dienen. Nichts. Absolut nichts. Keine einzige Weissagung, nichts. Ich ging nach Hause, lag auf meinem Hotelbett und ich heulte die halbe Nacht. Ich habe nur geheult und geheult und geheult. Herr, was war das? Herr, Herr, Herr, Herr. Und ob ihr mir das glaubt oder nicht, überlasse ich euch. Aber so mitten in der Nacht kam Jesus selbst in mein Hotelzimmer. Und als Jesus in mein Hotelzimmer kam, hat Jesus gesagt, ich war zutiefst betrübt, darum habe ich heute nicht gewirkt. Ich war zutiefst betrübt von der Gemeinde. Das passt oft nicht in unsere Theologie, weil wir nur nette Worte hören wollen. Aber Jesus war in meinem Hotelzimmer. Ich sage das so, wie ich es erlebt habe. Und er hat gesagt, zwei Dinge haben mich zutiefst betrübt. Das erste ist, dass die Leute die Gaben mehr gesucht haben und mehr geliebt haben als mich. Die Heilung war ihnen wichtiger als ich, die Prophetie war ihnen wichtiger als ich. Das hat mein Herz zutiefst betrübt. Und als ich so auf meinem Bett lag und heulte und die Traurigkeit Jesus sah und spürte, kam mir ein Bibelvers nach dem anderen einfach in den Sinn. Ich lag auf meinem Bett und ich habe zu weinen und heulen begonnen und habe gesagt, Jesus, so wie der Hirsch nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nur nach dir. Ich bin auf meinem Bett gelegen und ich bin seit 26 Jahren wirklich absolut sehr, sehr glücklich verheiratet. Ich habe eine außergewöhnlich wunderbare Frau. Ich bin auf einem Bett gelegen und ich habe nur mehr geheult und gesagt, Jesus, ich liebe dich mehr als die Debbie. Ich liebe dich mehr als die Debbie. Es kam einfach so aus mir raus. Und nach einer Zeit lang sagte ich, Herr, was ist das Zweite, das dich so sehr betrübt hat? Und der Herr sagte, dass Menschen dich verehren und du nichts dagegen getan hast. habe, soweit ich zurückschauen kann, ich habe mit 16 Jahren zu predigen begonnen, ich habe mich mit 7 Jahren bekehrt, mit 8 Jahren, und daher habe ich ganz klar berufen in den Predigtdienst. Soweit ich mich zurückerinnern kann, ich habe nie die Ehre der Menschen gesucht, aber darum ging es nicht. Ich habe nichts dagegen getan. Leute haben mich angekündigt, als jetzt kommt der Reinheit und Heilungen werden passieren und Prophetien wird es gegeben oder große Dinge werden geschehen, und ich habe nichts dagegen getan. Und ich habe vor Gott Buße getan. Wisst ihr, nur Jesus muss erhoben werden. Nur Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Egal wie gewaltig die Gabe ist, egal wie stark das Charisma ist, wir sind alle nichts ohne ihn. Wir sind ohne ihn nichts, wir können nichts tun. Und ich stand an dem nächsten Dienstagabend vor dieser ganzen 1000 Leuten und ich habe eine halbe Stunde über diese Dinge gepredigt. Wir müssen Jesus mehr lieben als alle Gaben dieser Welt. Wir müssen von unserem Herzen zu ihm schreien, Herr, wenn ich nur dich habe, bin ich glücklich und zufrieden. Und wir dürfen Menschen nicht verehren. Wir dürfen das auf keinen Fall tun. Keinem Mensch gehört der Ehrenplatz, der gehört Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde und er allein ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde gehört nur ihm, die gehört niemand sonst. Und als ich so eine halbe Stunde darüber gepredigt habe, sagt der Herr zu meinem Herzen, so, und jetzt ruft die Leute zur Buße. Hunderte Leute lagen auf ihren Knien und auf ihrem Angesicht und schluchzten und heulten vor Gott in wahrhaftiger Buße, so wie ich es noch nicht gesehen habe. Nach etwa 15 oder 20 Minuten sprach der Geist Gottes zu mir und sagt, sag ihnen, sie sollen sich alle niedersetzen. Ich tat das und dann rief ich alle Kranken nach vor. Es waren etwa 50 Leute. Der Herr sagt, leg keinem die Hände auf und salbe keinen mit Öl. Sprich ein einfaches Gebet. Und ich tat das und jeder Einzelne wurde geheilt. Jeder Einzelne. Da war ein Mann, der nicht einmal gläubig war, den seine Schwester mitgebracht hat, der hatte ein kürzeres Bein vom Hüftknochen weg, die Hüften waren verschoben. Plötzlich sagt meine Übersetzerin, hast du seine Hüfte gesehen? Die hat sich bewegt. Es hat keiner nur die Hand auf ihn gelegt. Daraufhin bin ich hin auf den jungen Mann und ich habe ihn gefragt, was sein Problem war. Er hat gesagt, seine Hüfte war, ein Bein war kürzer, die Hüftknochen waren verschoben. Er hat immer Rückenschmerzen gehabt. Er hat gesagt, ich bin völlig schmerzfrei. Wir maßen die Beine, die waren perfekt, absolut perfekt. Der hat an Ort und Stelle sein Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, wir dürfen Menschen nicht verehren und wir müssen Jesus mehr lieben als Gaben. Das steht gar nicht in meinen Unterlagen, aber es war mal gut so zu sagen. Welche Autorität hat Weissagung? Welche Autorität hat Prophetie? Die Bibel sagt ganz klar, dass Prophetie ist, der Geist Gottes gibt uns ein, was wir reden. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist die dritte Person der Gottheit. Also durch Prophetie spricht Gott durch uns. Also ist Prophetie nichts anderes als das Wort Gottes. Allerdings müssen wir aufpassen, weil Gott unvollkommene Kanäle verwendet. Gott verwendet Menschen. Wisst ihr, was mir so gut gefällt, ist der Apostel Petrus, als Jesus ihn berufen hat. Er sagt, innerhalb kurzer Zeit macht er zwei Aussprüche. Der eine, als Jesus sagt, was sagen die Leute, der ich bin? Und was sagt ihr, wer ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, Fleisch und Blut hat dir das nicht eingegeben, sondern mein Vater im Himmel. Was ist der nächste Ausspruch aus dem Mund dieses gesalbten prophetischen Petrus? Und Jesus von nun an fing zu reden, dass er leiden müsste in Jerusalem und ans Kreuz gehen. Und Petrus sagt, das soll dir nicht widerfahren. Und Jesus sagt, Satan, geh hinter mich. Der Mann, der eine perfekte prophetische Aussage getätigt hat, die nächste Aussage war dämonisch inspiriert. Wie kann es so etwas geben? Darum sagt die Bibel eben, prüfet Weissagung. Die Bibel sagt, wir sollen sie nicht verachten. Die Bibel sagt nicht, man soll das Baby mit dem Bade ausschütten. Aber wir sollen Weissagung eben prüfen. Genau aus diesem Grund. Weil wir ganz normale Menschen sind und weil jeder von uns eine perfekte Weissagung von sich geben kann. Die Bibel sagt ganz klar, wir können alle weissagen, aber das wisst ihr alle schon. Aber wir müssen auch uns bewusst sein, dass die Weissagung muss geprüft werden. Wie prüfen wir die Weissagung? Zuerst einmal natürlich am Wort Gottes. Völlig klar. Keine Weissagung hat die Autorität der Bibel. Das müssen wir uns klar sein. Die Bibel hat die letztendliche Autorität und egal welche Weissagung wir hören, empfangen oder weitergeben, die Bibel ist und die Bibel bleibt der Maßstab. Ich bin nicht der Meinung, dass jede Weissagung auch in der Bibel zu finden sein muss. Ich habe manchmal Leute gehört, die waren völlig gegen das Charismatische und gegen das Wirken des Heiligen Geistes und gegen alle diesen verrückten Dinge. Und die haben mir dann gesagt, ja, aber wie kannst du sowas sagen? Das steht ja gar nicht in der Bibel. Das ist ja gar nicht, wie kannst du sowas weitergeben? Daraufhin habe ich in der Regel immer so geantwortet, wie wäschst du denn deine Wäsche? Was hat das mit dem Prophetischen zu tun? Na, wie wäschst du denn deine Wäsche? Na, mit der Waschmaschine natürlich. Aber die stehen auch nicht in der Bibel. Also solltest du dir ab sofort die Wäsche bitte mit den Händen waschen und nicht mit der Waschmaschine, weil die stehen nicht in der Bibel. Und wisst ihr, das Argument, es steht nicht in der Bibel, ist absurd. Genauso wie Autos und Waschmaschine stehen nicht in der Bibel. Die Frage ist, gibt es einen Hinweis in der Bibel gegen das, was gesagt wurde? Das muss die Frage sein. Finden wir irgendetwas, was im Wort Gottes fest verankert ist, das klar gegen diese Weissagung spricht? Wenn es so ist, wir prüfen sie im Wort Gottes, müssen wir sie natürlich verachten, ist keine Frage. Wie prüfen wir die Weissagung noch? Wir prüfen die Weissagung in unserem Geist. Wir dürfen niemals vergessen, Gott ist Geist und kommuniziert mit unserem Geist, wie Wolfhard am Anfang so schön gebetet hat, Herr, hilf uns, dass wir nicht alles mit dem Kopf zerpflücken, sondern dass wir dich erleben, öffne unsere Herzen. Wisst ihr, mir ist so klar worden, dass das, was wir mit den Augen unseres Herzens sehen, hundertprozentige Realität ist. Ich bin überzeugt, dass wir oft so wenig Wunder erleben, weil dieser Kampf stattfindet, Kopf, Herz, Kopf, Herz, Kopf, Herz und wir das Kopf, dem Kopf gewinnen lassen. Wir müssen Gott bitten, dass er uns die Augen unseres Herzens permanent öffnet, dass wir beginnen, wirklich mit dem Herzen Dinge zu sehen. Ich habe auch in Brasilien im November, wie ich war in einer anderen Stadt, gepredigt und als ich predigte, zeigte Gott mir eine Frau, die er heilen wird an der Schulter. Ich habe das klar gesehen mit den Augen meines Herzens, sonst nicht. Ich rief die Frau nach vorne, es war etwa 1500 Leute dort im Gottesdienst. Ich rief die Frau nach vorne, die Frau kam nach vorne, sie hatte eine gebrochene Schulter. Schulter war unbeweglich und war gebrochen, frakturiert. Daraufhin salbte ich sie mit Öl, ich betete mit ihr und mit den Augen meines Herzens habe ich das gesehen. Gott wird sie jetzt heilen. Und ich sagte zu ihr, bitte bewegen Sie Ihre Schulter. Die Frau sagte, ich kann meine Schulter nicht bewegen, sie ist gebrochen. Ich habe gesagt, ja, das hast du mir eh schon gesagt, beziehungsweise ich dir, aber jetzt bitte beweg deine Schulter. Ja, aber ich kann nicht, weil sie gebrochen ist und ich habe solche Schmerzen. Und plötzlich war dieser Kampf da. Die arme Frau, der Kopf und das Herz. Aber mit den Augen meines Herzens, ich habe das klar gesehen. Nachdem ich sie noch zweimal gebeten hat und sie gesagt hat, ich kann nicht, habe ich etwas gemacht, was viele Leute sagen, soll man nicht machen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Sie haben mich nicht gedehrt und gefedert. Ich habe gesagt, wenn du jetzt deine Schulter nicht bewegst, dann werde ich sie nehmen und werde ich sie hochreißen. Daraufhin schaute sie mich ganz empört an. Und ich habe das sehr eindrücklich gesagt natürlich. Schaute sie mich ganz empört an und fing an, so ganz vorsichtig die Schulter zu bewegen. Und plötzlich schwang sie ihre Schulter herum und rannen ihr die Tränen runter. Wisst ihr, und so ist es auch mit der Weissagung. Wir müssen sie im Herzen mit unserem Geist prüfen. Gott ist Geist und Gott kommuniziert mit unserem Geist. Wir prüfen sie dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes nichts dagegen spricht, dann prüfen wir sie natürlich auch in unserem Herzen mit unserem Geist. Ja, was ist, wenn der Geist weder Ja noch Nein sagt, wenn das Wort nichts dagegen sagt, wir uns nicht ganz sicher sind, ist die Prophetie jetzt vom Herrn oder nicht? Wie können wir sie noch prüfen? Gott hat uns in eine Gemeinde gesetzt. Wir haben Autorität, die er uns gegeben hat. Rede doch mit einer geistigen Autorität. Sag, pass auf, ich muss mit dir reden. Ich habe diese Prophetie. Ich glaube, sie ist vom Herrn. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mir da weiterhelfen? Wenn du auch da noch nicht sicher bist, bitte Gott um Bestätigung. Die Bibel sagt, auf zweier oder dreier Zeugen ist jede Wahrheit bestätigt. Ich sage den Leuten immer, warum habt ihr solche Angst, Gott um Bestätigung zu bitten? Gott musste meiner Frau 7-mal sagen, dass ich ihr Mann bin. Sie ist 4 Jahre älter als ich und 1,83 Meter groß. Kein Wunder, dass er ihr das 7-mal sagen musste. Mir brauchte er es nur 1-mal zu sagen. Mir hat er im August 82 gesagt, dass die Amerikanerin, die nächstes Jahr auf die Bibelschule kommen wird, meine Frau werden wird, als sie am 2. Februar 1983 mit ihrer Blue Jeans und dem hellblauen T-Shirt mit den Schmetterlingen da drauf und den Blumen an mir vorbeiging. Da brauchte ich nichts mehr zu hören. Es war mir genug gehört. Die werde ich ganz sicher heiraten. Gott musste es ihr 7-mal sagen. Wir sollen keine Angst haben vor Bestätigung. Die junge Dame da hinten mit dem Blauen, wink mal. Ja, du, ja genau. Ich frage nur deswegen zu winken, damit nicht jemand anders glaubt, die Weissagen gehört ihm. Obwohl ich habe einen Freund in Washington, Amerika, der sagt immer, wenn die Weissagen in meinem Geist spricht, egal wer sie kriegt, ich nehme mir sie auf. Also diese Theologie, ich überlasse das dem Wolfert über, das dann zu schauen, ob das passt oder nicht. Ich sage nur das einmal, wie der das macht. Der Herr hat dein Gebet gehört. Der Herr wird dir beantworten und wird den Schrei deines Herzens auch dir geben. Die Zeit der Schwierigkeiten, der Wüste, die Zeit der Talwanderung kommt jetzt in ein Ende. Ich sehe richtig, wie der Winter sich verwandelt und wie plötzlich Frühling in dein Leben kommt. Wie die Blumen zu blühen beginnen, wie die Vögel zwitschern und wie der Frühling in dein Leben einkehrt. Der Herr sagt, auch in der Zeit der Schwierigkeiten, wo du oft dich gefragt hast, ob ich wirklich da bei dir war, ich habe immer auf dich aufgepasst, ich war immer bei dir. Und ich habe meine Hand schützend über dich gehalten. Und ich bringe dich jetzt in ein fruchtbares Land. Und ich bringe dich jetzt in einen Frühling, in einen geistigen Frühling hinein, wo sich dein Leben so ändern wird, dass du die Sonne und die Liebe und die Güte Gottes in deinem Leben ganz neu erleben wirst. Und alles um dich herum wird sich verändern und wird zu blühen beginnen. Es wird sich im Natürlichen vieles ändern und auch in deinem geistigen Leben wird sich vieles ändern. Weil der Herr dich bei der Hand nimmt und herausführt, aus der Wüste in ein wunderbares, fruchtbares Land, wo der Segen des Herrn auf dich wartet. Und die Zeit, die du durchgegangen bist, die haben sich gelohnt. Der Herr möchte, dass du weißt, es war nicht umsonst. Er wird es verwenden und er wird es für dich zum Guten wenden. Auf jeden Fall, wir müssen den Herrn fragen um Bestätigung, wenn wir uns nicht sicher sind. Warum haben wir Angst, dass der Herr uns Dinge nicht bestätigen kann? Also wenn wir einmal Weissagung geprüft haben, wenn wir einmal zu dem Punkt gekommen sind, wo wir wissen, wir haben die Weissagung geprüft, wir haben sie im Herzen geprüft, wir haben sie im Wort Gottes geprüft, wir haben sie geprüft durch Bestätigung und wir haben uns entschieden, ja, das war vom Herrn, dann müssen wir daran festhalten. Das Problem, was viele Christen oft machen, und ich nenne das geistliche Abtreibung, wenn sie auf der Straße des Widerspruchs gehen, wo sich die Verheißungen nicht nur nicht erfüllen, sondern wo das Gegenteil geschieht von dem, was sie als Prophetie bekommen haben, dann beginnen sie die Weissagung zu prüfen anhand der Umstände, die sich in ihrem Leben geändert haben. Und das dürfen wir nicht tun. Die Weissagung prüfst du, wenn du sie empfangst. Sie muss geprüft werden. Aber du prüfst die Weissagen nicht ein Jahr später, nachdem sich die Umstände in deinem Leben ändern. Die müssen wir dann prüfen, wenn der Herr sie uns gibt, wenn wir sie von ihm empfangen. Wenn wir klar zu dem Punkt kommen, das war nicht vom Herrn, das war vielleicht vom Fleisch, dann müssen wir das einfach so nehmen und sagen, okay Herr, ich glaube nicht, dass das von dir war. Aber wenn wir die Weissagen geprüft haben und wir wissen, da hat jetzt Gott zu mir geredet. Dann müssen wir sie als Wort Gottes handhaben. Ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist mächtiger? Ein Bibelwort, das Gott dir gibt als Verheißung, oder eine Prophetie, die Gott dir gibt als Verheißung, nachdem du es klar geprüft hast? Beides gleich. Beides ist das Wort Gottes. Egal wie Gott zu mir spricht, egal auf welche Art und Weise Gott zu mir spricht, Gottes Wort ist und bleibt Gottes Wort. Und Gottes Wort hat Autorität, mein Leben zu verändern. Gottes Wort hat Vollmacht, meine Umstände zu verändern. Gottes Wort hat Autorität, alles in meinem Leben zu verändern. Darum, wir müssen die Weissagung prüfen, und wenn wir sie geprüft haben, dann müssen wir lernen, wie gehen wir damit um, wenn sich das Gegenteilige eintrifft oder vielleicht sie nicht erfüllt. Ich nenne das die Straße des Widerspruchs. Schau, du bist hier. Hier bekommst du ein prophetisches Wort vom Herrn. Dein Herz ist begeistert, du spürst, Gott hat zu dir geredet, du prüfst es und du weißt, das hat Gott zu dir gesagt. Jetzt nimmst du das im Herzen auf. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Same, der in unser Herz gesät wird. Was passiert, wenn der Same gesät wird? Unser Herz wird befruchtet. Wir werden geistlich schwanger. Aber jetzt ist ein Weg zu begehen von dem Tag der Empfängnis hin zur Geburt der Verheißung. Und oft heißt diese Straße, Straße des Widerspruchs. Oft beginnt auf dieser Sprachstraße die Umstände sich zu ändern, und oft geschieht nicht nur die Verheißung nicht, oft geschieht das ganz genaue Gegenteil von dem, was Gott verheißen hat. Warum ist das so, ist die erste Frage. Und zweitens, wie gehen wir damit um? Es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Ein Grund ist, und der ist biblisch klar belegbar, Gott sieht dich hier, er gibt dir hier eine klare Verheißung, die für die Zukunft bestimmt ist. Gott lebt dir nicht in unserer Dimension der Zeit, sondern Gott lebt in der Ewigkeit. Und Gott sieht das Ende bereits vom Anfang. Und jetzt sagt Gott, okay, das habe ich mit dir vor, aber wenn ich mir dich so anschaue, dann müssen wir zuerst noch einiges in deinem Leben ändern, damit du deine Verheißung auch erfüllen kannst. Das typische Beispiel, Volk Israel. Gott gab dem Volk Israel eine Verheißung von einem wunderschönen Land, wo Milch und Honig fließen wird. Er gab ihnen diese tolle, tolle Verheißung. Und was war das Nächste, das geschah? 5. Mose 8, Vers 2 sagt Folgendes. Ich führte dich durch diese furchtbare Wüste, um dich zu prüfen und um was zu tun? Um dich zu erziehen, wie ein Vater sein Kind erzieht. Schauen wir uns Josef an. Josef hatte tolle prophetische Träume, ganz tolle prophetische Träume. Deine Familie wird sich vor dir beugen. Boah, ich habe diese Verheißung bekommen heute. Ich war da in der Veranstaltung mit Reinhard Hitler und ich habe da eine Prophetie bekommen, dass meine Familie wird sich vor mir beugen. Ich bin so begeistert, das Leben wird toll werden. Und das Nächste, was passiert ist, die Familie verbeugt sich nicht vor ihm, die Familie versklavt ihn, verkauft ihn in die Sklaverei, schmeißt ihn in die Grube und er endet im Gefängnis. Die Straße des Widerspruchs. Das genaue Gegenteil trifft ein von dem, was Gott ihm verheißen hat. Denk einmal, schau dir das Ende von Josef an. Das Ende von Josef, als Gott ihn tatsächlich auf den Thron brachte und als tatsächlich seine Brüder zu ihm kamen und erkannten, wer er war und panische Angst hatten, dass er sie jetzt töten wird, sagte Josef Folgendes: Macht euch keine Sorgen. Nicht ihr habt mir das angetan, Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Jetzt stell dir vor, den Josef als junger Mann, als Teenager, mit seiner präpotenten Arroganz, ich bin der Große und ihr müsst euch vor mir beugen. Stell dir vor, er wäre mit dieser Einstellung auf den Thron gekommen, wie hätte der seine Brüder jetzt behandelt? Wie wäre er mit dieser Machtposition umgegangen? Gott hat gesagt, pass auf, das ist mein Plan, das ist meine Prophetie für dich, aber jetzt beginne ich, dich so zu verändern, damit du dann auch deine Prophetie ererben kannst, damit du sie auch einnehmen kannst, damit du sie auch erleben kannst, damit du dann auch in Demut diese Verheißung für dich ererben kannst. Ich beginne an deinem Charakter zum Arbeiten. Wisst ihr, ich habe vor vielen, vielen Jahren folgendes Gebet zu beten gelernt. Wann immer in meinem Leben Umstände sind, die schwierig sind, die chaotisch sind, die mir überhaupt nicht in meinen Kram passen, dann stelle ich als erste Frage diese: Herr, möchtest du mir etwas beibringen und möchtest du etwas in meinem Leben verändern? Das ist die Grundsatzfrage, die ich einmal stelle, bevor ich versuche, irgendwelche Umstände zu ändern oder ihnen auszuweichen oder davon zu laufen oder um mich zu schlagen. Herr, mein Leben ist ja in deiner Hand. Auch meine Zukunft ist in deiner Hand. Was möchtest du mir sagen? Möchtest du mir was lehren? Möchtest du mich ändern? Möchtest du meinen Charakter ändern? Herr, was hast du mit mir hier vor? Und darum, wir müssen verstehen, dass der Herr oft ganz bewusst uns auf die Straße des Widerspruchs führt, um in unserem Herzen was zu ändern, um in unserem Leben etwas zu ändern. Wir alle kennen Römer 8, Vers 28. Darum werden alle Dinge denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie können alle Dinge mir zum Guten mitwirken? Schau dir Vers 29 an. Die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Wozu? In das Ebenbild seines Sohnes verwandelt zu werden. Wie werden wir verwandeln in das Ebenbild des Sohnes Jesus? Indem er alle diese Dinge, alle diese nicht angenehmen Dinge zusammenwirken lässt, um uns zu verändern und Jesus mehr sichtbar werden wird. Und oft muss der Herr die Straße des Widerspruchs deswegen in unserem Leben erlauben, weil er in unserem Leben Dinge ändern muss. Es gibt andere Gründe. Zum Beispiel, Gott ist allwissend. Gott kennt die Zukunft. Es gibt kein Geheimnis vor Gott. Ich erzähle euch jetzt eine wahre Geschichte. Ich habe einige Jahre lang immer wieder gebetet um einen speziellen prophetischen Traum. Ich habe regelmäßig prophetische Träume und bin dem Herrn sehr dankbar dafür, aber ich war unzufrieden. Ich war deswegen unzufrieden, weil ich die Bibel aufschlage und ich lese in der Bibel Folgendes. Und ein Engel des Herrn erschien dem Josef im Traum und er sagte, und ich habe gesagt, Herr, ich bin dir sehr dankbar für prophetische Träume, die gedeutet werden müssen mit Symbolen zum Wohl. Ich war einmal in Virginia, habe ich gepredigt und da hat eine Frau genießt und ich wollte sagen, bless you, wie man das im Englischen sagt. Und habe gesagt, nein, so ein Blödsinn eigentlich, you are blessed, wie du bist gesegnet. Und wie ich das so gesagt habe, wurde sie im Knie geheilt. Das ist auch schön, oder? Wahrheit deklarieren und ist auch sehr gut. Auf jeden Fall, ich habe so gebetet, Herr, ich hätte so gerne einfach, dass du zu mir im Traum kommst. Ich möchte einmal einen Traum, den ich nicht deuten brauche, den ich nicht auslegen muss, wo es keine Symbolik drin gibt, wo einfach du zu mir kommst und irgendetwas sagst. Herr, es ist mir egal, was du sagst, du kannst mich auch tadeln, wenn du willst, aber ich will nur, dass du zu mir kommst und mir was sagst. Das habe ich über 2 Jahre lang gebetet. Eines Nachts habe ich einen Traum. In dem Traum kommt Jesus zu mir und Jesus sagt, ich segne dich, ich heile dich, ich segne dich, dreht sich um und geht wieder weg. Als ich in der Früh wach werde, sage ich zu meiner Frau, Liebling, Liebling, er ist endlich gekommen. Wer ist wann wohin gekommen? In der Nacht, Jesus im Traum. Weißt du, ich habe dir gesagt, wie lange ich schon dafür bete. Was hat er gesagt? Und sie hat sich diese riesengroße Offenbarung erwartet und neue theologische Erkenntnis. Und ich habe zu ihr gesagt, er hat gesagt, ich segne dich, ich heile dich, ich segne dich. Mehr nicht. Und ich habe mir gedacht, was meinst du mehr nicht? Er ist gekommen, mehr will ich gar nicht. Auf jeden Fall, es war ein paar Monate später, war ich bei einer gesunden Untersuchung und mein Arzt sagt, du musst, Herr Hirtler, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ich sage, warum ins Krankenhaus? Ja, ich will Ihnen darüber jetzt nichts sagen, bitte gehen Sie sofort ins Krankenhaus. Ich fahre ins Krankenhaus, gehe dort hinauf im zweiten Stock und sehe bei dieser Abteilung, Abteilung für Leukämie. Ich denke mir, ich habe jetzt mich da wo verlaufen im Krankenhaus, weil ich bin nicht krank, ich bin gesund. Steirer bleiben gesund, nicht wahr? Ich bin ja ein Grazer. Steirer sind gesund. Die steirische Eiche, nicht wahr, die wir auch exportiert haben nach Amerika. Auf jeden Fall, die wisst ihr ja gar nicht, wer die steirische Eiche ist, oder? Ihr Deutschen. Arnold Schwarzenegger ist die steirische Eiche. Er und ich sind beide in derselben Stadt groß geworden. Auf jeden Fall sagt die Krankenschwester, sie sind am richtigen Ort, das passt genau. Ich gehe hinein, der Arzt schaut sich alle diese Befunde an und der Arzt sagt, dass ihr Hausarzt hat sie mit Leukämie diagnostiziert. Wir müssen mehrere Tests machen und noch Blut abnehmen und. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Leukämie. Also, ja, wir machen weitere Tests und schauen. Die nehmen noch mehr Blut ab, schauen dann und bestätigen, laut den Blutwerten habe ich Leukämie. Ganz klar. Sie haben ein drittes Mal Blut abgenommen, ein paar Tage später, und ja, wir müssen jetzt schauen, wie wir weitermachen. Sie haben laut den Blutwerten Leukämie. Ich kam nach Hause und setzte mich zum Abendbrot mit meiner Familie. Ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass der Arzt glaubt, ich habe Leukämie. Mein älterer Sohn, der inzwischen 25 ist und sehr gerne Kabarett spielt, sagte in so richtig tollen Englisch, "That sucks, Dad." Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann, aber ihr versteht ja ein bisschen Englisch, habe ich heute gemerkt beim Lobpreis. Daraufhin sagt meine Frau, und was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich hatte einen Traum. Ich bin auf der Straße des Widerspruchs. Er hat mir gesagt, er heilt mich, der Arzt sagt mir, mir geht's schlecht und ich werde sterben. Was mache ich jetzt? Wisst ihr, warum hat Gott mir diesen Traum gegeben? Warum hat Gott mir hier diesen Traum gegeben? Weil er die Zukunft wusste. Er wusste, in ein paar Monaten brauche ich ein prophetisches Wort, auf dem ich stehen kann, an dem ich festhalten kann, von dem ich nicht loslassen kann, das ich deklarieren kann und dadurch ich mein Wunder erlangen kann. Und Gott gibt uns oft, weil er die Zukunft weiß, weil Gott weiß, was in der Zukunft auf uns zukommen wird, gibt Gott uns diese prophetischen Worte. Und darum die Straße des Widerspruchs geschieht oft, weil Gott die Zukunft kennt. Die Frage ist, was tun wir dann? Viele Christen prüfen hier das Wort. Viele Christen fangen an, die Weissagung noch einmal zu prüfen und zu testen an ihren jetzigen Umständen. Lassen sie dann los, bezweifeln sie und treiben so ihr geistliches Baby ab. Darum ist die Straße des Widerspruchs ein wichtiger Teil zur Erfüllung der Prophetien. Ich war jetzt in Lissabon vorige Woche und eine Frau bat mich, bitte kannst du zu mir nach Hause kommen und meinen Mann besuchen. Der Mann war Pastor in dieser Gemeinde. Im Juli war ich dort und im Juli habe ich über diesen Mann Folgendes geweissagt. Die besten Jahre deines Lebens liegen in deiner Zukunft. Gott wird dich verwenden, weil du eine großartige Zukunft mit Gott hast. Und ich habe über seine Zukunft geweissagt. Plötzlich fiel der Mann ins Koma und kam ins Krankenhaus. Und die Ärzte haben um sein Leben gekämpft. Niemand hat geglaubt, er wird überleben. Er hatte einen ganz komplizierten Virus. Hatte lange gebraucht, bis sie ihn gefunden haben. Und diese Frau sagte zu mir, in dem Augenblick, wo mein Mann im Koma lag, und wo alle gesagt haben, er wird nicht leben, habe ich eins gemacht. Ich habe die Weissagung von dir genommen und ich habe sie deklariert, ich habe sie proklamiert, ich habe sie nicht losgelassen. Der Mann kam nach kürzester Zeit aus dem Krankenhaus nach Hause. Die Ärzte konnten sich nicht erklären, wie er überhaupt nach Hause gehen konnte. Ich habe ihn zu Hause bei ihm besucht. Er ist noch nicht 100% wiederhergestellt. Es ist ein völliges Wunder. Sie hat gesagt, als ich auf dieser Straße des Widerspruchs war, ich habe das nämlich dort gelehrt vor einem Jahr, als ich auf dieser Straße des Widerspruchs war, ich wusste sofort, warum Gott mir die Prophetie gegeben hat. Weil er die Zukunft kennt. Gott kennt die Zukunft und oft gibt Gott uns deswegen eine Verheißung, weil er weiß, was uns kommt, was auf uns zukommt. Oft können wir auch auf der Straße des Widerspruchs sein, weil der Teufel uns widerstehen will. Wisst ihr, was eine der einfachsten, aber doch so effektiven Strategien Satans ist? Zuerst stelle ich euch eine Frage, die du bestimmt beantworten kannst, Wolfert, also du darfst hier keine Antwort geben, sondern nur alle anderen. Wer von euch weiß, warum Satan die Eva versucht hat und nicht den Adam? Ich stellte diese Frage mal in Graz, daraufhin wurde eine Dame sehr laut und hat sofort gesagt, ja, weil die Männer nie zuhören. Also ich höre hier ein lautes Amen von den Frauen und ein leises Oje adapt von den Männern. Am Anfang unserer Ehe hatten wir dieses Gespräch mit meiner lieben Frau. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und sie sagte zu mir, du hörst mir nicht zu. Doch, Liebling, ich höre dir zu. Nein, du hörst mir nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Nein, du hörst mir aber doch nicht zu. Daraufhin habe ich ihr die letzten 4 Sätze wortwörtlich zurückzitiert. Und sie schaut mir in die Augen und sagt, aber du hast mir trotzdem nicht zugehört. Jede Frau weiß, was ich meine, oder? Ich habe es inzwischen auch gelernt. Sie wollte, dass ich ihr Herz spüre und nicht nur den Mund. Ja, genau, sagen die Frauen alle. Männer, habt ihr was gelernt? Alleine deswegen hat es sich gelohnt, schon zum Kommen. Jetzt werden eure Ehen wiederum wunderbar laufen wie geschmiert. Auf jeden Fall, warum hat der Teufel Eva versucht und nicht Adam? Weiß das niemand? Ich werde euch sagen, warum. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wohlgemerkt, es ist die einfache, aber sehr erfolgreiche Strategie Satans, den Menschen vom Wort Gottes zu trennen. Er will nichts lieber als das. Wenn er dich trennen kann von deiner Prophetie, von deiner Verheißung, vom Wort Gottes. Die Bibel sagt, sie kamen deswegen nicht ins verheißene Land, weil sie das Wort nicht mit Glauben verbanden. So lange vermischten, bis es eine Einheit wurde. Eva hat nie vom Gott das Wort gehört, du sollst und du darfst von dieser Frucht nicht essen. Sie hat es nie von ihm bekommen. Sie hat es von Adam gehört. Adam hörte es von Gott. Es ist leichter, jemanden vom Wort Gottes zu trennen, der es aus zweiter Hand empfangen hat. Könnte was dran sein, oder? Dankeschön. Ich habe gesagt, es ist meine Meinung. Aber ich habe auf dich geschaut. Was wird jetzt sein? Kommt jetzt, woher hast du diese Theologie? Oder interessant, das gefällt mir. Ich nehme das als Lob und Anerkennung. Danke, Wolfgang. Dankeschön. Jetzt bin ich meine Nervosität ähnlich los. Wolfgang findet was interessant, was ich gesagt habe. Jetzt geht's dahin. Auf jeden Fall, wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, das war die Strategie Satans. Was geschah mit Jesus? Der Himmel öffnete sich. Das ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Was waren die ersten Worte aus dem Munde Satans in der Wüste, als Jesus versucht wurde? Wenn du Gottes Sohn bist. Und er hat immer noch die gleiche Strategie. Er möchte dich auf der Straße des Widerspruchs vom Worte Gottes trennen. Er möchte dich dazu bekommen, dass du auf der Straße des Widerspruchs deine Prophetie anzweifelst, deine Prophetie loslässt, deine Prophetie abtreibst. Jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Viele von euch sind verheiratet hier. Ihr wisst alle, wie wichtig Kommunikation ist. Richtig? Die ist sehr wichtig. Habt ihr gehört von dem Ausdruck in der Theologie, das Gesetz der ersten Erwähnung? Kennt ihr sicher? Kennt ihr nicht? Die Gemeinde schüttelt alle den Kopf. Nein, Wolfhard. Er hat, aber du kennst es. Okay, ihr könnt jetzt alle einen Kaffee trinken gehen. Ich werde jetzt mit Wolfhard plaudern. Weil er ist der Einzige, der das kennt. Na gut, lasst mich euch aufklären. Das Gesetz der ersten Erwähnung, wenn du wissen möchtest, was Gott grundlegend über ein Thema sagt, was die Bibel darüber zu sagen hat und was es bedeutet und wie man sie korrekt auslegt, dann musst du schauen, wo dieses das erste Mal in der Bibel erwähnt wurde. Da, wo Gott es das erste Mal erwähnt wurde, setzt Gott quasi den Maßstab, was er damit sagen möchte. Kommunikation ist wichtig, habt ihr mir gesagt. Jetzt möchte ich euch sagen. Der ursprüngliche Gedanke oder der ursprüngliche Sinn von Worten war nicht Kommunikation. Denk an das Gesetz der ersten Erwähnung. Wann werden Worte das erste Mal in der Bibel verwendet? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und Gott tat was? Sprache, um zu kommunizieren oder Sprache, um zu kreieren. Das heißt, Gottes Wort war ursprünglich dazu da, um zu schaffen, nicht um zu kommunizieren. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Wir wissen das, wir sagen das alle. Wenn Gott dir eine Prophetie gibt, hat diese Prophetie schöpferische Kraft. Diese Prophetie hat die Kraft, deine Umstände zu verändern. Diese Prophetie hat die Kraft und die Vollmacht Gottes, auf der Straße des Widerspruchs dich sicher durchzunavigieren und dich zur Erfüllung deiner Verheißung zu bringen. Aber was tun wir so oft? Wir gehen auf der Straße des Widerspruchs. Und der Feind brüllt in unsere Ohren, aber wer weiß, ob die Verheißung von Gott war. Vielleicht war die Weissagung ja doch nicht von Gott. Vielleicht solltest du sie noch einmal prüfen. Nein, prüfen tun wir sie, wenn wir sie empfangen. Nicht anhand von den Umständen auf der Straße des Widerspruchs. Und dann hören wir auf die Stimme des Teufels. Und wir beginnen an, genau das Gegenteil zu proklamieren und deklarieren und zu sagen, ja, es war doch nicht von Gott. Ich habe mir gedacht, die Verheißung war von Gott, aber jetzt, wo ich so meine Umstände sehe, wahrscheinlich war die Weissagung dann halt doch nicht von Gott. Und es wird halt schon sich dieser Prophet geirrt haben und wahrscheinlich wird dieses prophetische Wort dann halt doch nicht so von Gott gewesen sein. Und wir lösen uns von der Verheißung Gottes, vom Wort Gottes, welches schöpferische Kraft in unserem Leben hat. Als meine Frau gesagt hat, was willst du jetzt tun, habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ich sage dir, was ich jetzt tun werde. Ich gehe weder zurück zum Arzt, noch gehe ich zurück ins Krankenhaus. Weil ich habe einen Traum. Und mein Traum hat Folgendes gesagt. Ich segne dich, ich heile dich, ich segne dich. Und das Einzige, was ich jetzt zum Sagen habe, ist, danke Jesus, dass du mich heilst. Es ist mir egal, was alle anderen sagen. Es ist mir egal, was in jeder Arzt sagt. Danke Jesus, dass du mich heilst. Du lügst nicht. Es ist mir egal, wie lange die Straße des Widerspruchs dauert. Ich werde auf der Straße des Widerspruchs mich nicht vom Wort Gottes trennen lassen. Das weigere ich mich zu tun und habe das gemacht und bin pumperlgesund bis heute noch. Vor kurzem habe ich für meine Frau sehr gebetet, weil sie ein kaputtes Knie hat. Das ist einfach abgenutzt und zu viel Sport betrieben und kaputt und abgenutzt. Und ich habe gebetet, gebetet, gebetet und es war frustrierend, weil ich so viel Wunder erlebt habe und die eigene Frau hat Knieschmerzen und das ist halt so, geht nicht zum Reparieren mehr und so weiter und so fort. Und ich war irgendwo unterwegs predigen und plötzlich, als wir dann am Telefon gesprochen haben, sagte sie mir, Liebling, ich hatte gestern Abend einen Traum. Das war jetzt vor ein paar Monaten. Sag ich, was hattest du für einen Traum? Sie sagte, Jesus kam im Traum zu mir. Und er nahm mich bei der Hand und sagte, komm doch mit mir. Und er führte mich in den Himmel. Und als er mich in den Himmel führte, ging eine Tür auf und da war ein Raum. Der Raum war völlig überfüllt mit Körperteilen. Absolut voll mit Körperteilen. Und Jesus sagte zu ihr, schau mein Kind, ich habe ein Knie für dich. ein nagelneues Knie. Und er nahm sie bei der Hand, ging hin zu diesem Regal, nahm das Knie herunter. Er hat dieses Knie verpackt. Und als er das Knie verpackt hat, ging er mit dem Knie zur Abteilung, zur Versandabteilung. Das war ihr Traum. Ging mit dem Knie zur Versandabteilung. Und als er zur Versandabteilung ging, hat er es adressiert und lächelte sie an und sagte, mein Kind, das Knie wurde jetzt verschickt. Und dann sagte er Folgendes, du wirst das Knie nur dann bekommen, wenn du nicht siedelst und deine Adresse nicht änderst. Von Glauben zu Zweifel und Unglauben. Was heißt das? Das heißt, auf der Straße des Widerspruchs. Mein Knie tut aber so weh. Ich glaube, der Traum war doch nicht von Gott. Das Knie wurde folgendermaßen adressiert. Debbie Hirtler, Straße des Glaubens, 344, Wilkesboro, North Carolina. Aber wenn sie siedelt zu Debbie Hirtler, Straße des Zweifels und Unglauben, Wilkesboro, North Carolina, kommt das Knie woanders an, als wo sie ist. Und genau den Fehler machen wir oft auf der Straße des Widerspruchs. Hört mir zu. Prüft die Prophetie nicht anhand der Umstände, die sich ändern. Tut das nicht. Prüf sie, wenn du sie empfangen hast. Vielleicht gibt Gott sie dir, weil er weiß, er muss in dir was ändern. Vielleicht erlaubt Gott die Straße des Widerspruchs, weil er die Zukunft gekannt hat. Es gibt einen Mann, den ich persönlich gut kenne. Wenn ich den Namen sagen würde, würden ihn wahrscheinlich einige von euch kennen. Ein außergewöhnlicher Prophet. Wirklich außergewöhnlich. Er ist nicht von diesem Land, er ist von einem anderen Land. Der arbeitet zusammen mit einem anderen Pastor. Und als sie einmal auf einer Konferenz waren, ich hörte ihm selbst diese Geschichte erzählen, sagte der Herr zu ihm, geh in die Stadt und kauf die teuerste Flasche Wein, die du finden kannst. Kennt ihr diese Geschichte? Nein? Wahre Geschichte. Ich habe sie selbst von ihm gehört. Der Mann ging in die Stadt und kaufte die teuerste Flasche Wein, die er gefunden hat. Als er diese Flasche Wein kaufte, sagte der Herr, gib sie deinem Freund. Er ging ins Hotelzimmer und gab ihm diese Flasche Wein. Und als er sie ihm gab, gab Gott ihm eine Weissagung. Und die Weissagung lautete in etwa so. Der Herr möchte dir sagen, die fruchtbarste Zeit deines Lebens, die kommt noch. Die fruchtbarsten Jahre deines Dienstes, die liegen vor dir. Das, was du erlebt hast in der Vergangenheit, ist nichts verglichen mit den Jahren, die noch auf dich zukommen werden. Hat nicht lange gedauert, wurde dieser Mann mit Krebs diagnostiziert und hatte nur mehr ganz wenige Monate zum Leben. Als der Prophet das hörte, der rief ihn sofort an und sagte, hast du die Flasche Wein noch? Und er sagt, ja, die habe ich noch. Er sagt, nimm sie in deine Hand. Jeden Tag schau auf die Flasche des Weins und deklariere, was Gott zu dir gesagt hat. Gott hat dir diese Prophetie gegeben, weil er die Zukunft gekannt hat. Gott hat gewusst, was kommen wird. Darum gibt er dir schon vorher die Verheißung. Ich finde, dass ja die Gnade Gottes, oft ist es so, dass wir in diesen Schwierigkeiten verzweifelt versuchen, Worte vom Herrn zu kriegen. Und wenn wir in Schmerzen, Leid, Schwierigkeiten, Problemen, harten Umständen sind, ist es oft sehr schwer, vom Herrn zu hören. Weil um uns alles neblig ist, weil um uns alles schwierig ist und Probleme ist und alles so laut schreit. Und Gott in seiner Gnade gibt uns ein Wort, weil er die Zukunft kennt. Wir dürfen diese Worte nicht abtreiben. Als der Herr mir diese Dinge geoffenbart und gezeigt hat, habe ich Folgendes gesagt. Herr, ich will sowas nie predigen und lehren. Das mag ich überhaupt nicht. Weil wenn ich das predige, dann sitzen womöglich Leute drinnen, die sagen, hätte ich das vorher gewusst, ich habe auch Prophezeiungen abgetrieben und Weissagungen loslassen auf der Straße des Widerspruchs. Plötzlich wurde mir die wunderbare Passage bewusst, wo Martha und Maria zu Jesus kommen. Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Und ich bin absolut überzeugt, Jesus kann abgetriebene Verheißungen wiederum zum Leben erwecken. Er ist die Auferstehung. Er hat die Kraft. Er hat die Kraft. Wenn wir aus Mangel an Erkenntnis, aus Unwissenheit, auf der Straße des Widerspruchs unsere Verheißungen abgetrieben haben, losgelassen haben, gezweifelt haben und einfach auf die Seite geworfen haben, weil wir nicht verstanden haben, warum wir auf der Straße des Widerspruchs sind. Wenn wir Buße tun vom Herrn und umkehren und Gott um Vergebung bitten und Gott bitten, dass er uns doch diese Verheißungen wieder in unser Herz hineingibt, dann wird Gott das ganz leicht tun können. 4. Mose 9, Vers 23 sagt Folgendes: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt oder seine Meinung ändert. Hat er es gesagt und wird er es nicht tun? Hat er es versprochen und wird er es nicht vollbringen? Gott ist sehr leicht in der Lage, abgetriebene Verheißungen wiederum in unser Leben zurückzubringen. Ich spüre für die Gemeinde, dass eine Zeit kommt, wo der Herr euch richtig hinausschmeißen will auf die Straße. Der Herr wird richtig neue Türen aufmachen. Es werden viele von euch Gemeindemitglieder, die werden so ein plötzliches Verlangen haben, Ungläubige für Jesus zu gewinnen. Ihr habt versucht, das zu tun, ihr habt gewisse Methoden versucht zu verwenden, aber es war so, als ob es schwierig war und als ob es mit Widerstand verbunden war und als ob es fruchtlos gewesen wäre, als ob ihr fast hart gearbeitet hättet, aber es ist nichts gekommen. Der Herr möchte ich sagen, die Ernte kommt ganz sicher. Die Ernte für die gesäten Samen, die kommt ganz sicher. Der Herr wird sie euch geben. Und jetzt kommt die Phase, wo sich neue Türen auftun werden. Für viele von euch, ihr habt so gebetet dafür, plötzlich wird der Herr euch Türen auftun zu Menschen und Menschenherzen werden euch geöffnet sein. Habt keine Angst, sprecht kühn und sprecht mutig. Denn der Herr wird euch diese Leute geben, ihr werdet sie ernten. Ihr braucht euch nicht mehr dafür zu entschuldigen, dass ihr Teil der Gemeinde auf dem Weg seid. Der Herr wird die Schande von euch nehmen, der Herr wird euch wiederum Bestätigung geben, der Herr wird diese Gemeinde erhöhen, der Herr wird diese Gemeinde leuchten lassen wie ein Licht, das auf dem Berg sitzt. Habt keine Angst mehr. Habt keine Angst mehr, mutig von Jesus zu erzählen. Jesus wird euch neue Türen öffnen und er wird sich zu euch stellen. Und er wird auf eurer Seite sein. Ich spüre, ich habe ein letztes Wort und das ist ein so Art generelles Wort. Ich spüre, dass eine richtige Salbung hier herinnen ist für Veränderung im Arbeitsplatz. Wo einige von euch gebetet haben, ich spüre, es sind mehrere Personen, ihr habt so gebetet, dass sich ein Arbeitsplatz etwas tut, dass sich was ändert. Es ist alles irgendwie, ihr plagt euch ab, ihr quält euch ab, ihr versucht, euren Mann zu stehen, aber es ist irgendwie, als ob dringend sich was ändern müsste, aber es hat sich einfach nichts geändert. Und der Herr möchte euch wissen lassen, es ist eine Salbung hier im Raum, die ihr im Glauben ergreifen sollt. Es wird sich jetzt auf eurer Arbeit etwas sehr schnell ändern. Vater im Himmel, wir proklamieren das. Herr, ich setze deine Salbung frei. Vater, ich setze jetzt die Salbung des Heiligen Geistes frei, Dinge auf der Arbeit zu verändern. Herr, ich proklamiere das im geistlichen Bereich und ich setze jetzt die Kraft Gottes frei und ich spreche, Arbeitsplätze ändert euch. Im Namen Jesu, ändert euch, verschlossene Türen macht euch auf. Chefs, die euch ungerecht behandeln, ich spreche aus, Gott selbst wird sie überführen und ihr Herz wird sich erweichen und sie werden euch zugetan sein. Im Namen Jesus. Ich sage euch herzlichsten Dank für eure Geduld und eure lange Aufmerksamkeit. Morgen Vormittag geht's weiter und am Nachmittag dann ein Heilungsseminar. Ich möchte euch ermutigen, wenn es Ungläubige, Kranke habt, bringt es mit. Wir beten für alle ungläubigen Kranken. Die Leute sollen sehen, dass Jesus lebt in Berlin und nicht tot ist. Amen. Dankeschön für eure liebevolle Aufnahme. Ich habe mich bei euch sehr wohl gefühlt. Wolfhard, herzlichsten Dank, dass du mich, obwohl du mich nicht gekannt hast und ich nach Amerika gegangen bin, trotzdem hast hier kommen lassen. Ja. Rainer Tapp, herzlichen Dank. War ein bewegender, ein starker Abend, mehr als interessant. Zwei Dinge, ganz kurz, haben mich besonders bewegt. Wenn es ums Thema Prophetie geht, habe ich von vielen Gedanken und Prinzipien, die man dazu sagen könnte, immer eins, was mich ganz stark bewegt, das hat heute den Abend bestimmt, nämlich wie man an einer Prophetie festhält gegen alle Widerstände und gegen alle Schwierigkeiten. Ich denke, das ist deutlich geworden, wir müssen die Straße des Widerspruchs oder auch den Weg der Versandung übrigens, ja, müssen wir gehen, unbedingt gehen. Ja. Hebt mal die Faust mal und sagt, ja, das mache ich, ja, unbedingt. Ja, ja, ja, okay. Und Nummer zwei, etwas anderes, was mich persönlich gesegnet hat, das war der Hinweis, dass wir nicht nur eine göttliche Hilfe brauchen bei der Offenbarung selbst, Revelation, sondern auch bei der Interpretation, Interpretation und drittens bei der Applikation, bei der Anwendung. Das war etwas, was mir irgendwie neu war. Und ich habe den Eindruck, das müssen wir alle lernen, wir alle, fast alle von euch, ihr kennt App Stores, ja? Ihr wisst, wovon ich rede, ja? Und jetzt wollen wir mal aus dem App Store, noch ein letztes Gebet, ja, zwei Sätze, vom App Store für uns alle diese Fähigkeit runterholen, von ihm die Deutung für die Anwendung zu holen, ja? Macht ihr noch mit, ja? 10 Sekunden, ja? Herr, wir danken dir, dass du uns auch dazu Weisheit gibst. Wir brauchen sie, wir sagen dir, wir haben sie nicht in uns, sondern wir holen sie von dir und du gibst sie gerne und wir empfangen sie jetzt. Amen. Amen. Es geht raus. Ja. Morgen um 10 Uhr geht's weiter.